Wenn der Verstand nicht hilft, dann tut es der Teufel, dachte er mit einem sonderbaren Lächeln. Dieser Zufall ermutigte ihn außerordentlich. Er ging nun langsam und bedächtig seines Weges, ohne sich zu beeilen, um nur ja keinen Verdacht zu erwecken. Er sah die Vorübergehenden wenig an, bemühte sich sogar, ihnen nicht ins Gesicht zu sehen und selber möglichst unauffällig zu sein. Plötzlich fiel ihm sein Hut ein. »Mein Gott! Geld habe ich vorgestern noch gehabt und bin nicht auf den Gedanken gekommen, mir eine Mütze zu kaufen.« Ein Fluch stieg in ihm hoch. Als er zufällig mit einem Auge in einen Laden hineinblickte, sah er, dass die Wanduhr dort schon 7:10 zeigte. Nun musste er sich beeilen und gleichzeitig einen Umweg machen. Er wollte das Haus von der anderen Seite her erreichen. Früher, wenn er sich ab und zu dies alles in der Fantasie vorstellte, hatte er manchmal gemeint, dass er große Angst haben werde. Jetzt aber fürchtete er sich nicht besonders, ja eigentlich gar nicht. In diesem Augenblick beschäftigten ihn sogar ganz nebensächliche Gedanken, doch immer nur kurze Zeit. Als er am Garten des Jussupow-Palais vorbeiging, vertiefte er sich ziemlich stark in die Idee, hohe Springbrunnen anzulegen, und er malte sich aus, wie sehr sie die Luft auf allen Plätzen erfrischen würden. Von diesen Gedankengängen kam er zu der Überzeugung, dass die Stadt dadurch sehr gewinnen würde, wenn man den Sommergarten um den ganzen Exerzierplatz erweitern und womöglich mit dem angrenzenden Michailowschen Schlosspark vereinigen würde. Hier nun interessierte ihn plötzlich die Frage, warum in allen großen Städten der Mensch nicht bloß aus reiner Notwendigkeit, sondern anscheinend noch aus anderen Gründen geneigt ist, sich gerade in solchen Stadtteilen niederzulassen und zu leben, wo es keine Gärten, keine Springbrunnen gibt, wo Schmutz und Gestank und allerhand Abscheuliches herrschen. Ihm fielen seine eigenen Spaziergänge über den Heumarkt ein, und auf einen Augenblick kam er zu sich, wachte er gleichsam auf. »Was für ein Unsinn«, dachte er. »Nein, es ist besser, ich denke an gar nichts. Wahrscheinlich heften sich die Gedanken derer, die man zur Hinrichtung führt, in ähnlicher Weise an alle Gegenstände, die sie auf ihrem Weg treffen«, fuhr es blitzartig durch seinen Kopf. Er verjagte aber schnell diesen Gedanken. Aber da ist schon das Haus. Er sieht das Tor.